wir sind die letzten Rebellen. Wir Nationalisten sind schon lange bereit und wir wissen genau, wer uns ins Abseits treibt. Doch ihr seid blind, ihr wollt es nicht sehen. Seit dem 8. Mai ist nur noch Unrecht geschehen. Völkermord einer neuen Zeit. Viel zu oft gingen sie zu weit. Wir werden uns ihnen entgegenstellen, denn wir sind die letzten Rebellen. Die Hetze gegen uns hat überhand genommen, doch die Stunde von damals hat gerade erst begonnen. Es ist nun an der Zeit, sich aufzulehnen. Für unsere Vergangenheit müssen wir uns nicht schämen. Völkermord einer neuen Zeit. Viel zu oft gingen sie zu weit. Wir werden uns ihnen entgegenstellen, denn wir sind die letzten Rebellen. Und der falsche Gewinner sich mit Lorbeer gerühmt. Doch wir haben uns euch entgegengestellt und wir kämpfen für die Ordnung unserer alten Welt. Völkermord einer neuen Zeit. Viel zu oft gingen sie zu weit. Wir werden uns ihnen entgegenstellen.